Einflüsse auf die demografische Entwicklung. Quantität und Qualität. Abstammungsgeschichtlich hat sich der Mensch aus niederen Arten entwickelt. Und seine Entwicklung wird wie die anderer Säugetiere niemals abgeschlossen sein. Menschen sind, wie andere Lebewesen auch, mit unterschiedlichen Eigenschaften ausgestattet, die im Erbgut verankert sind. Das heißt nicht, dass alle Eigenschaften erblich sind. Einige, wie Haar- und Augenfarbe, sind es vollständig, andere, wie Temperament, geistige Fähigkeiten, besondere Begabungen, Erbkrankheiten, nur zum Teil. Zum anderen Teil sind sie umweltbedingt. Im Jahr 2009 wurde der 200. Geburtstag von Charles Darwin gefeiert. Die weltweite Rezeption zeigte, dass die Darwin'sche Evolutionstheorie keine ernsthaften wissenschaftlichen Gegner mehr hat. Abgelehnt wird sie weiterhin von fundamentalistischen Christen in den USA und in weiten Teilen der muslimischen Welt. Muslimische Studenten in den Niederlanden lehnen die Evolutionstheorie fast ausnahmslos ab. Ebenso 75% der Türken, 86% der Pakistaner und 92% der Ägypter. 12 Jahre nach seinem bahnbrechenden Werk »Die Entstehung der Arten« veröffentlichte Charles Darwin 1871 »Die Abstammung des Menschen«. Er wandte in einer Fülle von Beobachtungen die Evolutionstheorie auf die Entwicklung des Menschen an. Darwin betonte die weitgehende Ähnlichkeit der menschlichen Rassen, wie sie an der Leichtigkeit ihrer Mischung zeige, und die große Verschiedenheit der Individuen innerhalb der Rassen und Stämme. Er zeigte aber auch, dass unterschiedliche Lebensbedingungen durch natürliche Selektion unterschiedliche Ausprägungen hervorbringen, etwa bei der Hautfarbe, beim Körperbau, die unterschiedliche Anfälligkeit bei bestimmten klimatischen Bedingungen oder Krankheiten, aber auch unterschiedliche Entwicklungen der Sinnesorgane. Ausführlich äußert sich Darwin zur großen Unterschiedlichkeit der Geistesgaben und zur Erblichkeit dieser Unterschiede. Auch in diesem Punkt unterscheidet sich der Mensch nicht von der höheren Tierwelt, insbesondere den Primaten. Zitat: Allen sind dieselben Sinne, Anschauungen und Empfindungen eigen. Sie sind ähnlichen Leidenschaften, Neigungen und Gemütsbewegungen unterworfen. Selbst die komplizierteren wie Eifersucht, Argwohn, Ehrgeiz, Dankbarkeit, Großmut treffen wir bei beiden. Sie versuchen zu täuschen und kennen die Rache. Sie sind manchmal für das Lächerliche empfänglich und zeigen sogar Sinn für Humor. Sie fühlen Erstaunen und Neugierde. Sie besitzen dieselben Fähigkeiten, die Nachahmung, die Aufmerksamkeit, die Überlegung, die Vergleichung und Wahl, das Gedächtnis, die Fantasie, die Ideenassoziation und den Verstand, wenn auch in den verschiedensten Abstufungen. Individuen derselben Gattung differenzieren in Hinsicht auf ihren Intellekt zwischen absolutem Stumpfsinn und höchster Schärfe. Zitat Ende. Das gilt gerade auch für den Menschen. Zitat: Die Variabilität oder Verschiedenheit der geistigen Fähigkeiten ist so notorisch, dass kein Wort darüber gesagt zu werden braucht. Zitat Ende. Und genau wie bei der höheren Tierwelt werden diese Unterschiede vererbt. Zitat: So ist zum Beispiel die erbliche Überlieferung von geistigen Eigenschaften bei unseren Hunden, Pferden und anderen Haustieren unbestreitbar. Außer speziellen Neigungen und Gewohnheiten werden sicherlich auch allgemeine Intelligenz, Mut, bösartiges und gutes Temperament und so weiter vererbt. Beim Menschen beobachten wir Ähnliches in fast jeder Familie. Andererseits ist es ebenso gewiss, dass Wahnsinn und Geisteskrankheiten gleicherweise durch ganze Familien laufen. Zitat Ende. Darwin kannte bei Abfassung seines Werkes »Die Abstammung des Menschen« nicht die Forschungsergebnisse von Gregor Mendel über die Gesetze der Vererbung, die sich sehr gut in die Evolutionstheorie einfügen. Auch geistige Fähigkeiten unterliegen den Mendelschen Gesetzen. Wie in Kapitel 3 und Kapitel 6 bereits dargestellt, kann nach dem aktuellen Forschungsstand als belegt gelten, dass die menschliche Intelligenz zu 50-80% erblich ist. Während die Erblichkeit von Haar- und Augenfarbe für niemanden ein Problem darstellt und auch eine Erbkomponente bei Temperament und Charakter für die meisten akzeptabel ist, tun sich viele mit der Erblichkeit geistiger Fähigkeiten schwer. Richtig ist, dass über der Erblichkeit geistiger Potenziale die kolossale Bildsamkeit des menschlichen Geistes nicht vernachlässigt werden darf. Richtig ist auch, dass sich die menschliche Entwicklung aus der kulturellen Evolution ergibt, die durch die geistigen Anlagen des Menschen ermöglicht wird. Erst das überlieferte und vom Individuum jeweils neu zu erwerbende Wissen macht menschliche Zivilisation und Gesellschaft möglich. Wäre Intelligenz nicht erblich, hätten die geistigen Fähigkeiten der Lebewesen nicht durch natürliche Selektion zunehmen können. In Darwins Worten, Zitat, die auf keinen direkten Beweis gestützte Behauptung, dass kein Tier im Lauf der Zeiten seine Intelligenz oder andere geistigen Fähigkeiten weiterentwickelt hätte, heißt die Frage nach der Entwicklung der Arten überhaupt verneinen. Wir haben gesehen, dass nach Larté, Édouard Armand Larté, 1801 bis 1871, Paläontologe, jetzt lebende Säugetiere der verschiedensten Ordnungen größere Gehirne haben als ihre Vorfahren in der Tertiärzeit. Zitat Ende. Die Darwin'sche Evolutionstheorie, die Mendel'schen Gesetze und die empirischen Befunde zur Vererbbarkeit geistiger Eigenschaften, darunter auch der menschlichen Intelligenz, ergeben zusammen ein empirisch-logisches Gedankengebäude, gegen das man mit Anspruch auf wissenschaftliche Seriosität kaum etwas vorbringen kann. Die kontinuierliche Höherentwicklung der menschlichen Geistesgaben erfolgte durch natürliche Selektion, bei der sich auch die sozialen Instinkte verfeinerten und die Sprache entwickelte. Die dadurch beförderte höhere Kooperationsfähigkeit des Menschen bestimmte seine wachsende Überlegenheit, wobei in der natürlichen Selektion Unterschiede in der Fruchtbarkeit und der Überlebensfähigkeit eine Rolle spielten. Der Mensch trat in zunehmende Konkurrenz nicht nur zu den Tieren, sondern auch zu seinesgleichen. Stämme und Völker mit niedrigerer Fruchtbarkeit bzw. geringeren Überlebensraten wurden verdrängt oder gingen in anderen auf. Dabei engten zivilisierte Völker den Raum der Naturvölker, bei Darwin wilde genannt, allmählich ein.